Wien 2, Volkertgasse. Letzter Wohnsitz von Luba Rivka und Abraham Rottenberg. Rede zur Eröffnung der Straße der Erinnerung von Judith Pollack. Ich bin Judith Pollack, geborene Rottenberg, und kam mit meinem Mann Mosche aus Israel, um mich an der Einweihung der Straße der Erinnerung zu beteiligen. Meine Eltern, Luba Rivka und Abraham Rottenberg, und wir, mein Bruder Schabtai, meine Schwester Ruth und ich, lebten bis zum Jahre 1938 in der Fugbachgasse 7 im zweiten Stock. Mein Vater war Aufseher in einer großen koscheren Wurstfabrik, meine Mutter war Hausfrau und unsere Erzieherin, und wir Kinder lernten. Mein Bruder in der Technischen Hochschule im Arsenal, meine Schwester Ruth im Kindergärtnerinnenseminar und ich, die Jüngste, im Mädchenrealgymnasium in der Novaragasse. Wir waren eine glückliche, arbeitende und lernende Mittelstandsfamilie. Ich erinnere mich an die schönen Spaziergänge am Sonntag in der Hauptallee und im Prater, an die Ausflüge, die wir nach Grinzing machten, und die herrlichen Schulausflüge. Insbesondere blieben mir Erlebnisse von Konzerten, Opern und Burgtheater, für die ich ein Schülerabonnement hatte, in Erinnerung. Unser Leben war ausgefüllt mit Bildung, Kunst und Sport, zum Beispiel Schwimmen im Dianabad im Winter und anderer Sport, der in Wien möglich war. Die Umgebung unserer Wohnung, der Praterstern, die Heinestraße und besonders der Volkertmarkt leben noch heute in mir. Ich könnte noch heute den Fischstand, den Butter- und Käsestand und den Gemüsestand, bei denen meine Mutter eingekauft hat, erkennen. Unsere Umgebung war freundlich und geordnet und meine Kindheit glücklich und ausgefüllt. Doch alles änderte sich plötzlich. Es war an einem Freitagabend und wir als religiöse Familie saßen zusammen am Schabbestisch, als wir von unseren Nachbarn, die ein Radio hatten, gerufen wurden und von dem Einmarsch Hitlers in Linz hörten. Wir fühlten, dass unser Leben ganz anders werden wird, aber konnten uns nicht vorstellen, wie schwer und schrecklich es sein wird. Im Laufe von Tagen und Wochen änderte sich alles. Mein Vater wurde arbeitslos, da die Fabrik geschlossen wurde. Wir lebten anfangs von Ersparnissen, und langsam verloren wir alles. Unser Leben und unsere Gedanken konzentrierten sich auf die Auswanderung. Die erste war meine Schwester Ruth, die in einem zionistischen Jugendverband organisiert war, die Studien im Kindergärtnerinnenseminar unterbrach und mit der Jugendalia nach Palästina kam. Mein Bruder Schabtai war der zweite, der Wien verlassen hat und mit einem illegalen Transport nach einigen Monaten auf dem Meer in Palästina ankam. Inzwischen wurde die Lage in Wien für Juden sehr schwer. Anfangs lebten wir von Ersparnissen, aber langsam mussten wir das Mittagessen von der jüdischen Massenküche bringen. Aber in allen diesen schrecklichen Tagen, und besonders am 10. November 1938, hatten meine Eltern und ich ein besonderes Erlebnis. Christliche Nachbarn, die in unserem Haus im vierten Stock wohnten, riefen uns zu sich. Sie sperrten uns in einem Hinterzimmer ein, gaben uns Essen und bezeichneten unsere Eingangstür, und dadurch wurde unsere Wohnung nicht geöffnet und geplündert. Erst als alles vorbei war, konnten wir nach Hause gehen. Es war ein Zeichen von Menschlichkeit und Hilfe, obwohl es für die Nachbarn mit Angst und Gefahr verbunden war. Nie werde ich diese Nachbarn vergessen, die mir den Glauben an Menschlichkeit wieder etwas gaben. Meine Eltern, die ihre Wohnung in der Fugbachgasse verlassen mussten, da es Juden nicht mehr erlaubt war, in einer Frontwohnung zu wohnen, zogen in eine Hofwohnung in der Volkertgasse ein und warteten auf eine Möglichkeit, zu ihren Kindern zu fahren. Sie beteiligten sich an einem illegalen Transport nach Palästina und kamen mit einem Schiff bis zum Schwarzen Meer. Doch dort wurden sie von den Türken, die mit Hitler verbündet waren, nach Wien zurückgeschickt. Von Wien wurden sie nach Polen deportiert und nach einigen Monaten im Ghetto Warschau, im Vernichtungslager Treblinka, ermordet. Für mich, meinen Bruder und die Söhne meiner Schwester, zwei von ihnen sind hier mit uns, Gershon und Abraham, und, wie ich fühle, für alle Angehörigen der Ermordeten in dieser Umgebung, ist die Einweihung der Straße der Erinnerung von sehr großer Bedeutung. Die Menschen, deren Steine hier liegen, haben kein Grab. Diese Straße gibt uns die Möglichkeit, unsere geliebten Eltern und Familien in Ehre zu verewigen. Ich danke in meinem Namen und im Namen aller Mitglieder, deren Familien hier verewigt sind, Ihnen, Frau Dr. Ben-David Hindler, den Wiener Behörden und allen Mitarbeitern und Herrn Ephraim Levanon, die diese Straße ermöglicht und ausgeführt haben. Es ist für uns alle und auch für unsere heutigen Familien ein großes und sehr tiefes Erlebnis. Judith Pollack, geborene Rottenberg, Ramat Gan, Israel, Wien, November 2005.